Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa. Mein Name ist Tim Pritlaff und das hier ist die vierte Ausgabe der Gesprächsserie rund um das Thema Europa, wo wir versuchen, uns diesem komplexen Gebilde ein wenig zu nähern aus den unterschiedlichsten Richtungen. Und die Richtung, die wir heute einschlagen wollen, führt uns direkt ins Europäische Parlament. Darüber wollen wir sprechen und das tun wir mit Eva Horn. Hallo Eva. Hallo. Ja, du bist wie lange jetzt schon aktiv gewesen rund um das Europäische Parlament? Ungefähr 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Genau. Und das in deiner Funktion als? Als Leiterin des Regionalbüros einer Europaabgeordneten. Genau, kann man auch sagen. Heide Rühle von den Grünen. Und von daher hast du so unmittelbare Tuchfühlung gehabt, aber das Thema Europa verfolgt dich persönlich wahrscheinlich auch schon noch ein bisschen länger, oder? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also natürlich schon so als Wählerin und auch als europäische Wählerin und als politikinteressierter Mensch. Also ich meine, ich habe Politikwissenschaften studiert. Von daher verfolgt es mich insofern natürlich schon länger, aber so, dass ich mich irgendwie wirklich damit befasst hätte, auseinandergesetzt hätte, wie Europa funktioniert, wie das Parlament funktioniert, ist tatsächlich erst durch meine Arbeit gekommen. Weil ich das da in dem Rahmen halt auch Leuten erklären muss oder darf. Mhm. Und warst du dann überrascht? War das dann anders, als du dachtest? Ja, doch. Auf jeden Fall war anders, als ich dachte. Was hast du denn gedacht? Ich habe gedacht, und ich glaube, das denken auch viele, dass das Europaparlament mehr so funktioniert wie der Deutsche Bundestag. Und dem ist halt nicht so. Also was anderes. Genau. Ja, man arbeitet halt anders. Dadurch, dass du halt im Europaparlament keine Regierung hast, sondern nur ein Parlament und dementsprechend auch keine Opposition, ist die Arbeit halt eine ganz andere. Man muss sehr viel mehr konsensorientiert arbeiten. Man hat nicht so sehr einen Fraktionszwang und man arbeitet halt mehr als Parlament zusammen. Natürlich muss man auch untereinander immer Kompromisse finden, aber man arbeitet sehr viel mehr zusammen, wenn man so sagen will, gegen die anderen. Aber es gibt ja schon etwas, was einen Regierungscharakter hat. Das kam jetzt hier in den letzten Sendungen, also in den Gesprächen, die quasi hier so auf dieses Thema hingeführt haben, auch so ein bisschen raus. Das ist ja eigentlich so eine Art Regierung schon, also Regierungsfunktion schon von der Kommission zum Beispiel übernommen wird. Genau, aber die Kommission ist ja eine andere Gewalt, ist es im einen, und dann ist es halt so, dass der Kommissionspräsident wird zwar vom Parlament gewählt, aber im Prinzip haben Parlament und Kommission wesentlich weniger miteinander zu tun, als jetzt die Bundesregierung und die Minister mit dem Parlament. Es ist zum Beispiel nicht so, dass Kommissionsmenschen automatisch, oder nein, nicht automatisch, aber dass sie Mitglied sind im Europaparlament. Ja. So. Also das ist halt läuft getrennt voneinander. Mhm. Das heißt, die Kommissare sind zwar ab und zu mal im Parlament, wenn sie geladen werden, um irgendwas zu berichten oder so, aber die haben mit dem Parlament erstmal jetzt nicht so viel zu tun. Also sie müssen natürlich alle zusammenarbeiten, aber es ist jetzt nicht so, dass sie da sitzen und mit abstimmen dürfen. Ja, Beispiel. Es gibt da keine Regierungsbank, wo dann genau. Keine Kommissionsbank Es gibt eine Kommissionsbank, gibt es sogar, aber es ist immer mal wieder jemand da und für die muss ja auch Platz sein. Und ich meine, das Parlamentsgebäude ist eh groß genug, also dann hat man da natürlich auch Plätze für die Kommission. Aber sie können halt nicht mitstimmen. Ja. So. Also ich glaube, wenn uns jetzt einer zuhört, dann nimmt das unter Umständen ganz genau und wird uns darauf hinweisen, dass man ja jetzt als Minister auch nicht unbedingt Parlamentsmitglied sein muss, genau. Weil in der Regel ist es so, und so oder so ist es klar, dass die Verquickung des bundesdeutschen Parlaments und der Regierung natürlich sehr viel enger ist. Genau, und man hat halt eine Opposition, also das heißt, das Parlament an sich setzt sich halt zusammen aus den Mitgliedern der Regierungsfraktionen und den Mitgliedern der Oppositionsfraktion. Und das ist im Europaparlament halt nicht so, weil es im Europaparlament keine Regierungsfraktionen gibt und dementsprechend auch keine Oppositionsfraktionen. Mhm. Sondern die sind in dem Sinne alle gleich, nämlich Fraktionen im Parlament. Und fühlt man sich umgekehrt dann automatisch dann auch gleich als Oppositionsparlament? Also ist dann sozusagen das ganze Parlament ein wenig Opposition im Geiste, oder trifft es das auch wieder nicht? Trifft es nicht ganz, würde ich aber schon eher sagen, ja. Mhm. Also es kommt dann immer sehr stark drauf an, welche Interessen wie vertreten werden, welche Vorschläge die Kommission hat, wie jetzt die jeweiligen Meinungen der Abgeordneten oder der Fraktionen sind. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass in einigen Fragen man schon ziemlich klar sagen kann, da ist das Parlament mehr oder weniger geschlossene Opposition. Mhm. Mittlerweile ist das Parlament ja mehr oder weniger gleichberechtigt neben dem Rat, also der Vertretung der Mitgliedstaaten und der Kommission, für die Gesetzgebung zuständig. Und das ist halt erst mit Lissabon so gekommen. Das war vorher nicht so. Also mit dem Vertrag von Lissabon. Also es war vorher auch schon in gewissen Punkten so, aber halt nicht in allen. Das Parlament hat immer mehr Kompetenzen dazu bekommen. Also auch so gewisse Teile des Budgetrechts sind dann halt noch dazugekommen. Klingt jetzt so ein bisschen, als wäre das keine so signifikante Änderung gewesen. Doch. Schon, aber es gibt halt immer noch einige Sachen, die das Parlament nicht kann oder darf, die zum Beispiel jetzt der Bundestag darf. So. Also ich persönlich finde, man könnte dem Europäischen Parlament durchaus noch mehr Kompetenzen zuschreiben, weil es halt auch das ist, was vom Volk gewählt wird. Ja. Und nicht so wie die Kommission, die halt nicht vom Volk gewählt wird. Was fehlt denn? Was fehlt, ist das Vorschlagsrecht. Also sprich, das Parlament kann zwar über Gesetze dann entscheiden und kann Berichte schreiben, kann Änderungsanträge einreichen. Ohne die Zustimmung des Parlaments gibt es auch kein Gesetz, aber es hat halt kein Vorschlagsrecht. Sprich, die Kommission kommt, muss halt erstmal selber aktiv werden. Das Parlament hat zwar das Recht, in gewissen Punkten die Kommission dazu aufzufordern, doch mal aktiv zu werden, aber es darf halt nicht selber vorschlagen und das dürfen die Parlamentsfraktionen im Bundestag halt schon. Und dann ist es so, dass das Parlament mittlerweile zwar relativ viele Kompetenzen hat, aber es gibt halt Felder wie zum Beispiel quasi die komplette Sicherheits- und Außenpolitik. Da kann das Parlament immer eine Meinung haben und dann kann das Parlament auch seine Meinung abstimmen und irgendwas in die Öffentlichkeit lassen, aber zu entscheiden haben sie da halt nichts. Mhm. Und da gibt es noch so ein paar andere Bereiche. So. Und das, finde ich, könnte sich eigentlich auch noch ändern. Das bringt uns, glaube ich, dazu, überhaupt mal nochmal diese Machtbalance innerhalb des europäischen Unionssystems vielleicht nochmal zu verdeutlichen. Wir haben das hier in den letzten Sendungen schon angesprochen. Außer dem Parlament gibt es, wie schon erwähnt, die Kommission und auch den Europäischen Rat, die da im Wesentlichen so sich mehr oder weniger direkt aus den Mitgliedsländern speisen. Genau. Das tut natürlich das Parlament auch, mhm. aber eben durch so einen Wahl-, also einen direkten Wahlprozess, eben durch die Europawahl. Während ja die anderen Institutionen eigentlich eher einen indirekten Wahlprozess unterliegen haben, weil je nachdem, was national gewählt wird und dort an der Regierung ist, werden dann entsprechende Gesandte in die einzelnen Institutionen geschickt. Genau. Verstehe ich das richtig? Genau. Mhm. Und was für ein Wechselspiel ergibt sich denn daraus? Wie steht das alles miteinander in Verbindung? Also es steht halt insofern miteinander in Verbindung, als dass man halt zusammenarbeiten, also man ist gezwungen zur Zusammenarbeit und dementsprechend muss man halt auch immer wieder miteinander reden, man muss miteinander verhandeln und jeder hat halt seine eigenen Interessen und es geht halt im Europaparlament oder auch generell in Europa geht es halt sehr viel darum, Kompromisse zu finden. So, ohne Kompromisse läuft da halt nicht viel und es ist halt so, dass nicht nur das Parlament untereinander gewillt ist, möglichst fraktionsübergreifend Kompromisse zu finden, sondern dass man sich halt auch immer mit Kommission und Rat irgendwie einigen muss. Mhm. Und gelingt das auch? Also meistens gelingt es schon. Ist halt, je nachdem, was es für ein Thema ist, ein relativ langer Kampf, wo auch relativ viel dann gerungen wird, wo man gut verhandeln können muss. Aber in der Regel gelingt es schon. Dieses fehlende Vorschlagsrecht. Wenn man da mal drüber nachdenkt, was das eigentlich bedeutet. Das heißt ja eigentlich, dass die konkrete Gesetzesgestaltung eigentlich überhaupt nicht vom Parlament ausgehen kann. Doch, die Gestaltung schon. Die Initiative halt nicht. Also angenommen, wir haben jetzt ein schönes Beispiel aus unserem Bereich. Man möchte jetzt die öffentliche Auftragsvergabe verändern, reformieren, was auch immer. Ja. Dann kommt die Kommission an und sagt, hier, wir haben da mal den Vorschlag ausgearbeitet. Das ist dann halt meistens so ein schönes, langes Papier. Wir würden das jetzt gerne machen. So, wir legen euch das hin, zack. Und hier, Parlament, sag mal was dazu. Und dann geht es halt in den entsprechenden Ausschuss vom Parlament, der dafür zuständig ist. Also in dem Fall wäre das dann der Binnenmarktausschuss, IMCO genannt, mit C. Und dort wird dann ein Bericht geschrieben über diesen Vorschlag der Kommission. Und der geht dann an den Rat, soweit ich weiß. Und der Rat kann dann auch nochmal seine Meinung dazu abgeben. Und so entsteht dann irgendwann mal sowas wie eine gemeinsame Meinung. Also wenn wir jetzt zum Beispiel finden, der Vorschlag von der Kommission, das ist ja erstmal eine gute Idee, dass sie das jetzt machen wollen, aber sie haben es jetzt komplett falsch angefangen, dann muss man das halt entsprechend in den Bericht reinschreiben. Und das Spannende ist dann zu gucken, wie einigt man sich mit Kommission, Rat und Parlament? Und dann ist es halt auch noch so die Frage, die in Anführungsstrichen Parlamentsmeinung, wie wird die dann nochmal gebildet? So. Das heißt, es sind relativ viele Menschen an so einer Entscheidung beteiligt. Hm. Aber verfolgen wir das doch vielleicht mal ein bisschen so genauer im Detail. Ich weiß nicht, fällt dir so ein konkreteres Beispiel aus der letzten Zeit ein, wo du den Verlauf der Gesetzesbildung etwas näher beobachtet hast, was jetzt vielleicht so als Beispiel gut dienen könnte? Ja, sehr gerne. Also was man gut nehmen kann, was glaube ich auch relativ vielen Menschen noch ein Begriff ist, das ist im letzten Jahr hochgekocht im Zusammenhang mit der Europäischen Bürgerinitiative, das ist die Wasserprivatisierung durch die Hintertür. Ja. Das war jetzt was, wo meine Chefin halt relativ direkt daran beteiligt war, deswegen kann ich das daran, glaube ich, ganz gut erklären. Ja. Das war der Vorschlag von der Kommission, kam über die allgemeinen Dienstleistungskonzessionen. In dem Zugang, so dazu gehört halt auch der Zugang zu Wasser. Also was heißt der Vorschlag der Kommission? Der Vorschlag wofür? Also was wurde vorgeschlagen? Dass man diesen gesamten Bereich der Dienstleistungskonzession neu regeln möchte. Ja, also Dienstleistung der Bereitstellung von Wasser. Zum Beispiel, aber auch von Energie oder von Rettungsdiensten. Ah, okay. Also das ist... Es betraf nicht nur Wasser. Nein. Das ist ein relativ großes Feld und Wasser ist da ein relativ kleiner Teil. Mhm. Aber ein wichtiger, weil Zugang zu Trinkwasser oder auch Abwasser ist halt eine wichtige Sache. Ja. Jedenfalls läuft es dann so, dass die Kommission irgendwann mit dem Vorschlag um die Ecke kommt, man müsste das doch jetzt mal neu machen und reformieren. Und dann kann man erstmal als Parlament im Prinzip auch davon halten, was man will. Man muss sich dann halt damit beschäftigen. Dann geht was war denn der Auslöser für diesen Vorschlag? Also was wurde denn da als Problem gesehen? Das weiß man nicht so genau. Man könnte behaupten, dass es seitens der Kommission immer wieder Bestrebungen gibt, möglichst viele Sachen dem freien Markt zugänglich zu machen, sprich zu liberalisieren. Das ist aber sicherlich nur eine einseitige Geschichte. Fakt ist, dass sich halt auch immer viel verändert, dass man mehr Mitgliedstaaten dazu bekommt, in denen die Situationen immer unterschiedlicher sind. Und es durchaus sein kann, dass man alle paar Jahre mal den europäischen Rahmen anpassen muss. Mhm. Also das ist jetzt kein besonders ungewöhnlicher Vorgang. Okay. So. Und dann schreibt halt, wie gesagt, die Kommission eine Vorlage, die geht dann ans Parlament. Also das Parlament ist dann auch zwangsläufig die erste Adresse für einen solchen Vortrag. Es geht auch an den Rat, aber es geht halt auch ans Parlament. Also an die beiden geht es halt. Okay. So. Und dann geht es halt vom Parlament in den Ausschuss. Der Ausschuss, der dafür zuständig ist, der bestimmt einen Berichterstatter oder eine Berichterstatterin. Welcher war das in dem Fall? Im Co. IMCO, also auch dieser Binnenmarkt- und Verbraucherschutz. Genau. Mhm. Und die bestimmen halt einen Berichterstatter und die jeweiligen Fraktionen bestimmen dann noch Schattenberichterstatter. Also der Berichterstatter wird dann unmittelbar diesem Vorschlag der Kommission zugeordnet. Inwiefern zugeordnet? Naja, also das ist sozusagen, das Dokument trifft auf, man sagt hier, das ist jetzt hier unser Vorschlag, unsere Initiative. Und um genau das, dafür gibt es dann einen Berichterstatter. Das ist jetzt nicht der Berichterstatter des Ausschusses für alles, was den Ausschuss betrifft, sondern nur für diesen einen Fall. Genau, also für die eine Vorlage, die dann von der Kommission kommt. Und dieser Berichterstatter, der schreibt dann einen Bericht und in diesem Bericht versucht er natürlich erstmal zu gucken, was jetzt so auch die allgemeine Meinung des Parlaments ist. Und wenn er den Bericht hat, dann kann man noch Änderungsanträge machen zu dem jeweiligen Bericht und so funktioniert dann sozusagen die Einigung auf Parlamentsebene. Und das bedeutet... Das heißt, also, aber diese Einigung, dieser Vorgang findet erstmal ausschließlich innerhalb dieses Ausschusses statt. Ja, genau. Mhm. Also das heißt, der Ausschuss ist das, wo das Parlament arbeitet. Mhm. So. Ohne so dieses große Plenum, das kommt zwar zusammen, aber und entscheidet dann letztendlich, aber die wirkliche Arbeit, die findet in den Ausschüssen statt. Mhm. Ja, so ist es ja auch im deutschen Parlament letztlich. Das ist, glaube ich, auch in der Wahrnehmung immer so ein bisschen schwierig. Man denkt immer so, ja, das Parlament tritt zusammen, so, warum sitzen denn da nicht alle? Ja? Genau. Tatsächlich ist ja in dem Moment, wo man eigentlich Bilder aus dem Parlament generieren kann, die Arbeit schon weitgehend getan, weil es sich eben vorher einfach immer in den Ausschüssen abspielt und von daher sind auch diese Ausschüsse in ihrer Bestückung letztlich wichtig. Genau. Also und das ist halt im Europäischen Parlament genau das Gleiche. Das heißt, die Ausschüsse sind das, worauf es dann im Prinzip bei der tatsächlichen Arbeit dann ankommt. Wie groß ist so ein Ausschuss? Wie viele Leute sind Das kommt drauf an. Also im IMCO-Ausschuss sind, oh mein Gott, jetzt müsste ich lügen, 50, 60? Mhm. Und man kann auch in mehreren Ausschüssen sitzen, beziehungsweise, also bei uns als relativ kleiner Fraktion ist das eigentlich auch die Regel, dass man in mehreren Ausschüssen sitzt. Mhm. So, jetzt ist also dieser Vorschlag von der Kommission dorthin, es wird ein Berichterstatter benannt, der quasi die Arbeit oder die Beratung im Ausschuss zwischen den Fraktionen dort bewertet, zusammenfasst und innerhalb der Ausschusstätigkeit quasi schon diese Konsensauslotung vornimmt. Kann man das so sagen? Kann man so sagen. Könnte man de facto sagen. Ist es aber auch so, dass natürlich jeder Berichterstatter auch seine eigene Agenda verfolgt und seine eigene Meinung hat. Und also davon wird es dann, also deswegen ist es auch im Zweifelsfall relevant, wer Berichterstatter ist. Und wer wählt den? Der Ausschuss selbst? Ja, das bestimmt der Ausschuss. Und wer wird es denn dann immer? Naja, meistens halt die größeren Fraktionen. Ja. Das heißt, die sich aus diesen Fraktionszusammenschlüssen, darüber müssen wir eigentlich auch nochmal reden, ergebenden Mehrheiten, die spielen dann dafür immer eine sehr große Rolle. Die spielen auf jeden Fall eine Rolle. Also es kann auch passieren, das ist jetzt bei der Datenschutzrichtlinie passiert, dass man sich auf einen anderen Menschen als Berichterstatter einigt. Das ist ja in unserem Fall mit Jan-Philipp Albrecht halt passiert, der Berichterstatter ist für die Datenschutzrichtlinie. Mhm. Und das passiert auch immer wieder, weil, wie gesagt, das Europaparlament wesentlich mehr auf Konsens innerhalb des Parlaments ausgelegt ist. Das heißt, das würde ist auch wieder sehr schön, daran kann man eigentlich auch immer ganz gut erkennen, was eigentlich der Unterschied dann zum Deutschen Bundestag ist. Im Deutschen Bundestag gibt es natürlich die Rechte der Opposition, wo dann ausgedealt wird oder bestimmt wird, wie viele Ausschussvorsitzende die bekommen und so. Mhm. Und im Europaparlament funktioniert das halt alles ein bisschen anders. Das heißt, wenn man in dem Sinne gute Politik im Europaparlament zu machen, bedeutet in erster Linie, möglichst viele breit von der eigenen Meinung überzeugen zu können. Und wenn man das besonders gut kann, dann finden dann irgendwann auch mal die anderen Fraktionen, dass man halt einfach in dem Bereich eine gute Arbeit macht und dementsprechend solche Sachen machen sollte, weil man das wohl offensichtlich am besten kann. So. Ich bin jetzt schockiert. Könnte es durchaus sein, dass hier Kompetenz und Engagement an der Stelle tatsächlich belohnt wird? Manchmal ist das so in der Tat. Hm. Man kann jetzt darüber streiten, wann genau das so ist. So. Aber kommt durchaus vor. Also es bricht sich auf jeden Fall häufiger Bahn, als man das jetzt vielleicht aus dem Deutschen Bundestag gewohnt ist, der eigentlich immer sehr mit dem Regierungsproporz arbeitet. Ja. Also manchmal entstehen dadurch auch ganz halt nicht so gute Sachen, aber in der Regel ist das, finde ich, ein Vorteil. Also zumindest für jeden Abgeordneten zum Arbeiten. Allein schon auch dadurch, dass im Europäischen Parlament der Fraktionszwang wesentlich schwächer ausgeprägt ist. Mhm. Also es gibt zwar immer so eine Vorlage, in der empfohlen wird, so und so abzustimmen, und die Fraktionen sprechen dann untereinander auch schon darüber, was man denn empfiehlt, wie man abstimmt und warum. Aber letztendlich ist es halt nicht so ein furchtbares Majestätsbeleidigungsding, wenn man das mal nicht macht, wie das im Bundestag der Fall ist. Mhm. Weil davon halt auch keine Mehrheiten abhängen. Okay, also der Ausschuss hat seinen Berichterstatter gewählt, darüber diskutiert, seine Meinung darüber gebildet, und im Idealfall ist da viel Konsensarbeit geleistet worden, sodass letzten Endes ein Bericht erstellt wird. Genau. Kann man das so sagen? Von dem Berichterstatter dann quasi in Federführung, der dann quasi als die Antwort des Parlaments gilt. Genau. Und die geht dann wohin? Die geht dann an den, soweit ich weiß, geht sie an den Rat. Und der Rat, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ja, es gibt ja hier sehr komplizierte Diagramme, wenn man genau, mal in Wikipedia schaut. Genau, also es gibt einmal den, der Vorschlag der Kommission, geht einmal gibt es einen Standpunkt des Parlaments und einmal gibt es einen Standpunkt des Rates. Mhm. So. Und wenn sich alle einig sind, was sehr selten ist, dann ist der Rechtsakt oder das Gesetz erlassen. Aber der Normalfall ist halt, dass immer noch ein Teil sagt, nee, also wir sind jetzt nicht so einverstanden, und dann geht es halt nochmal zurück ans Parlament. In der Praxis ist es aber so, dass, also ursprünglich war das mal so gedacht, dass man halt verschiedene, also eine erste und eine zweite Lesung hat mit den jeweiligen Meinungsbildungsprozessen oder Kompromissbildungs-, Konsensbildungsprozessen, wie auch immer man das gerne nennen will. Und dann erst, wenn das Gesetz dann entweder durch ist oder, also wenn es durch ist, wenn es gescheitert ist, ist es natürlich gescheitert, aber wenn es halt durch ist, dass man dann sozusagen mit den Umsetzungsverhandlungen beginnt. Und mittlerweile ist es halt so, dass man meistens schon mit den Umsetzungsverhandlungen, dem sogenannten Trilog, beginnt, während der Prozess eigentlich noch im Gange ist, so damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Der Trilog ist dann quasi das Gespräch zwischen Kommission, Parlament und Rat. Und Rat, genau. Um dort letzten Endes eine Einigung zu finden. Genau. Und das ist halt eine relativ kleine Gruppe. Also eigentlich aus dem jeweils zuständigen Kommissar. Der Ratspräsidentschaft, also die macht das dann federführend. Das heißt, da muss dann nicht jedes Mitgliedsland einen Vertreter entsenden, sondern das macht die Ratspräsidentschaft. Plus halt Berichterstatter vom Parlament und meistens noch Schattenberichterstatter und so. Mhm. Und das ist halt eine kleinere Gruppe, die tagt auch, und das ist halt leider auch das Problem dabei, die tagt halt informell, das heißt, also man kann eigentlich alle Ausschusssitzungen und alle Plenarsitzungen kann man im Internet verfolgen oder zumindest einen Tag später nachgucken. Und das ist alles öffentlich, alle Dokumente finden sich im Netz, und von diesen Trilogverhandlungen halt nicht. Hm. Das ist halt ein bisschen blöd. Jetzt sehe ich so Ledersessel und Kaminfeuer vor meinem geistigen Auge. Gibt's bestimmt auch, habe ich jetzt persönlich noch nicht gesehen. Es ist halt so, also so gesehen ist die Arbeit im Europaparlament dann doch relativ unromantisch. Also die Sitze sind bestimmt ganz bequem. Das braucht man aber auch, wenn man halt dann teilweise wirklich stundenlang da sitzt. So. Und also Europaparlament ist sehr, sehr, sehr, sehr zeitintensiv und sehr viel Arbeit. Also so mit einem 35 oder 40 Stunden Wochengeschichten-Dings kommt man da lange nicht hin. So. Aber nur um mal diesen Prozess nochmal so ein bisschen mehr zu verinnerlichen. Also um es nochmal zusammenzufassen, also Kommission gibt es raus, es geht gleichzeitig an Rat und Parlament. Jeder startet da quasi seine eigenen Beratungsrunden im Parlament, jetzt konkret eben mit einem Ausschuss. Genau. Der findet dann eine Stellungnahme dazu, die von dem Berichterstatter übermittelt wird. Und dann kann es noch zweimal hin und her gehen. Das heißt, dieser Prozess wiederholt sich dann entsprechend mit verfeinerten Entwürfen auch von der Kommission direkt. Also die Kommission ist sozusagen weiterhin in der Bringschuld, diese eigentliche Vorlage soweit anzupassen. Und muss dabei sich, sagen wir mal, sowohl an der Rückmeldung des Rats als auch an der Rückmeldung des Parlaments orientieren. Genau. Aber irgendwann ist dann auch Schluss. Und wenn es dann sozusagen im dritten Durchlauf immer noch kein einhelliges Gejubel gibt auf beiden Seiten, dann ist dieser Trilog erforderlich und das ist auch die Regel, dass der passiert. Nein, der Trilog ist so oder so erforderlich, weil man sich auch darüber unterhalten muss, wie setzt man das Ganze um. Ja. So. Nee, aber wenn man, wie gesagt, der Trilog ist wirklich das, wenn man es eigentlich umsetzen will, dann macht man den, weil man ja auch gucken muss, wie setzen die eigenen einzelnen Mitgliedstaaten das um und was kommt jetzt eigentlich genau und was bedeutet das? Also was ist so die Ausgestaltung? So, wenn etwas wirklich und beziehungsweise ist es halt vielleicht auch nochmal ein Mittel, sich nochmal zu versuchen zu einigen. So, wenn man sich nicht einigt, wenn es eine Ablehnung gibt, dann gibt es eine Ablehnung und damit ist dann Ende Gelände. Ja. Und das will, also je nachdem, wie sehr auch die Kommission, also die schlägt ja nicht aus Jux und Dollerei vor, dass man das und das mal machen könnte. So, haben ja auch ein bestimmtes Interesse und wollen halt irgendwas machen. Das heißt, auch die Kommission hat ein Interesse, dass sowas durchgeht. Dementsprechend hat auch die Kommission ein Interesse daran, die Sachen zu ändern oder anzupassen. Ja. So. Aber es ist halt eine relativ feingliedrige Sache manchmal und gerade bei dem Wasser, bei der Wassergeschichte hat man das auch ganz gut gesehen, wie das dann in dem Fall dann mit als Verknüpfung mit einer erfolgreichen Bürgerinitiative, aber auch dann dem Umschwenken vor allen Dingen der deutschen Politik dann halt zu tun hat, dass sowas dann rausgenommen wird. Genau, kommen wir mal wieder zurück zu diesem Beispiel, wie es bei der bei dieser Wassergeschichte gelaufen ist. Ist ja insofern jetzt auch ein Sonderfall, da es ja hier auch das erste Mal zu einem Referendum, was nochmal die offizielle Bezeichnung davon? Europäische Bürgerinitiative. Europäische Bürgerinitiative kam, die ja auch dann erfolgreich war. Nachdem jetzt das Parlament sich jetzt dieser Initiative der Kommission angenommen hat, was war denn da der Standpunkt? Schwierig. Bis zuletzt war, also gerade diese Ausnahme des Wassers, keine Mehrheit. So, also wir hatten wir hatten halt für den Vorschlag, das Wasser da rauszunehmen, aus dieser Neugestaltung der Richtlinie, hatten wir im Ausschuss keine Mehrheit. Mhm. So. Warum auch immer, so, das sind vielschichtige Geschichten, die dann zum einen was damit zu tun haben, dass gerade dieser Bereich Wasser in den einzelnen Mitgliedstaaten halt komplett unterschiedlich geregelt ist. Also zum Beispiel in Frankreich ist das System schon längst liberalisiert, soweit ich weiß. Die verstehen überhaupt nicht, was wir Deutschen da denn eigentlich so ein Problem haben. Ja. So, die kennen das gar nicht anders und da wird sich halt dann nur über die Deutschen gewundert. So. Außerdem ist es halt so, dass zumindest am Anfang die deutsche Bundesregierung eigentlich auch eher der Meinung war, naja, man kann das auch ruhig liberalisieren. Und dann sitzen da halt die Abgeordneten der großen deutschen Parteien, so, die dann eigentlich, die natürlich eigentlich unabhängig sind, aber natürlich trotzdem auch die Meinung ihrer Partei dann vertreten. Mhm. Und dementsprechend war das ein hartes Stück Arbeit, das Wasser da rauszunehmen und dass das halt wirklich funktioniert hat, ist halt einigen Faktoren zu verdanken, so. Sicherlich auch der doch über lange Jahre dauernden Arbeit meiner Chefin, aber vor allen Dingen halt auch dieser Bürgerinitiative und dem dadurch resultierenden Umschwenken der deutschen politischen Interessenslage. Mhm. Wie das jetzt wirklich genau passiert ist, da müsste ich dabei gewesen sein. Also das kann ich halt einfach auch nicht so genau sagen, das kann ich auch nur vermuten. Aber letztendlich ist es immer eine relativ interessante Gemengelage. Und natürlich ist es halt spannend dann auch zu sehen, wie so eine europäische Bürgerinitiative dann tatsächlich auch Einfluss nehmen kann, ja, auf die Politik. So. Das hat letzten Endes führt es dazu, dass dann das Wasser aus diesem Paket rausgenommen wurde. Genau. Und dann dieses Paket als solches durchaus so dann auch Es sind auch ein paar andere Sachen raus. Das kann man sich dann aber, wenn einen das mehr interessiert, dann einfach auch mal durchlesen. Ja. Aber ja, genau, das Wasser ist raus. Ansonsten wird das Paket so jetzt verabschiedet. Aber im Prinzip kam der Druck dagegen zunächst einmal nur aus einem kleinen Teil des Parlaments. Genau. Und war so im Rat nicht zu sehen. Nee. Und bei der Kommission ja also nicht. Also Österreich hat das, glaube ich, abgelehnt, aber da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Aber im Prinzip nö. Mhm. Also wenn sich nicht diese Bürgerinitiative und dieser kleine Teil des Parlaments sich nicht auf die Hinterbeine gestellt hätten, dann wäre das einfach so durchgekommen. Dann wäre das durchgekommen, ja. Das zeigt ja aber eigentlich auch sehr schön, dass es durchaus so eine demokratische Perspektive gibt für diesen europäischen Gestaltungsprozess, der, sagen wir mal, mit der traditionellen Wahrnehmung des Europäischen Parlaments, mit die abgehobenen, fernen Parlamentarier in Brüssel, die keinen Kontakt haben etc. Und man kann da auch nichts Wirkliches entscheiden. Das widerspricht sich ja an der Stelle mit der Geschichte. Gott sei Dank. Ja. Also das ist halt auch immer, also es ist halt verdammt schwierig, europäische Politik zu vermitteln. Also das merkt man jetzt, finde ich, auch am Gespräch. Die Diskussion ist schon... Sie wird halt schon immer relativ akademisch, es ist halt sehr komplex, es ist halt auch sehr weit weg und dadurch entstehen halt auch so merkwürdige Mythen. Und ich meine, die mehr davon, dass Politiker ja nicht so viel arbeiten und Abgeordnete faul sind und eigentlich nur ihre Diäten einstreichen wollen, die hält sich ja auch im Deutschen Bundestag relativ hartnäckig. Und das ist beim Europäischen Parlament leider noch viel schlimmer. Also ich meine, es ist halt auch sicherlich durch einige Negativbeispiele begründet, aber zeigt halt einfach auch, wie fies das eigentlich ist, dass die öffentliche Wahrnehmung halt durch ein paar Negativbeispiele so bestimmt wird und sich dann auch bestätigt sieht. Die Wahrheit ist, es ist eigentlich eher ein Knochenjob. Ja, also es ist ein sehr gut bezahlter Knochenjob, so, aber es ist ein wirklicher Knochenjob. Also es ist vor allem kein 9-to-5-Job. Es ist jetzt nichts, wo man irgendwie nach Hause geht und dann hat genau, man das nicht mehr im Kopf. Genau. Also es ist halt im Prinzip so, dass man, wenn die ganzen Änderungsanträge am Freitagnachmittag kommen und die bis Montag morgen eingepflegt werden müssen, dann weiß man halt, was man am Wochenende macht, nämlich Änderungsanträge lesen so und sich das überlegen und gucken und so. Und das nimmt halt auf so normale Ferienzeiten, Wochenendzeiten, Arbeitszeiten relativ wenig Rücksicht. Und es ist auch so, also wenn wir in Straßburg sind, dann geht das Plenum, also das Plenum da, wo man dann halt sitzt und Reden hält, dieses große Rund, das ist im Prinzip bis 12 Uhr nachts geöffnet. Das heißt, es kann einem durchaus passieren, dass man um 11 Uhr abends dann nochmal eine Rede halten darf. Hm. So. Und dazu kommen dann für die Parlamentarier dann auch noch die Termine in den Wahlkreisen, irgendwelche Parteitermine, die ganzen Sitzungen, irgendwelche Abendveranstaltungen, Podiumsdiskussionen, auf die man eingeladen wird, thematische Fachgespräche und alles in allem ist es wirklich ein Job, wo also 40 Stunden oder sowas wirklich nicht ausreichen. Oder sogar irgendwelche Podcasts, wo man noch befragt wird. Ja gut, aber das mache ja jetzt ich. Ich bin ja keine Abgeordnete. Interessanter Punkt, die Sache mit dem Standort. Ja, mal Brüssel, mal Straßburg. Was ist da eigentlich die Realität dahinter? Also faktisch ist es einfach so, dass die eigentliche Arbeit mittlerweile in Brüssel stattfindet, einfach weil da auch die Kommission sitzt. Da gibt es halt ein großes Gebäude, da hat jeder seine Büros. Da ist man die meiste Zeit von so einem Monat. Ich würde jetzt einfach mal so einen Abgeordnetenmonat nehmen, weil man sich, finde ich, das daraus dann ganz gut vorstellen kann. Dann gibt es ab und zu mal Wahlkreiswochen. Das bedeutet, da hat man dann Zeit, in seinen Wahlkreis zu fahren und dort Sachen zu machen. Das klingt für uns Deutsche immer ein bisschen lustig, weil von Brüssel nach Deutschland ist es halt auch nicht so weit. Aber wenn man halt überlegt, dass manche Leute halt nach Finnland müssen oder irgendwo in die hinterletzte Pampa, braucht man auch da dann einfach schon Wochen. Genau, und dann gibt es die offizielle Plenarwoche. Das ist in Straßburg. Das sind immer 4 Tage ungefähr pro Monat, wo wir dann in Straßburg sind. Sprich, das ganze Parlament mit Mitarbeitern, mit einer gewissen Anzahl von Akten, mit Ausschussmitarbeitern, mit dem Personal, also jetzt Kantine nicht, aber so Besucherdienst oder sowas, die ziehen halt einmal im Monat von Brüssel nach Straßburg in einer großen, langen Karawane. Und für ein paar Tage. Ja, für 4 Tage, ja, genau. Und in den 4 Tagen läuft die Arbeit eigentlich so weiter wie halt in Brüssel auch, mit dem Unterschied, dass Straßburg halt der offizielle Parlamentssitz ist, sprich, hier wird dann abgestimmt. So, also sprich, einmal am Tag für eine Stunde, ungefähr, je nachdem, wie viel abgestimmt werden muss, manchmal sind es auch 2 oder 3 Stunden, meistens mittags, trifft sich das Parlament und da müssen dann noch alle Abgeordneten, die in Straßburg sind, die sitzen dann in diesem Parlament, dann ist das Parlament auch mal voll und dann stimmen die halt ab und das geht dann wirklich, also die stimmen im Akkord ab, da kommt eine Abstimmung nach der anderen und diese Abstimmungen sind dann halt quasi das Ende oder das Produkt von teilweise mehreren Jahren Arbeit, die dann halt so in 5 Sekunden Abstimmung dann halt abgestimmt werden. Wie unromantisch. Ja, schon. Also ich war, als ich damit angefangen habe und das erste Mal so gesehen habe, als das erste Mal auch ein Bericht von meiner Chefin dann im Plenum war, war ich auch ein bisschen schockiert. Also es wird dann zwar noch immer so ein bisschen geklatscht, wenn so ein Bericht angenommen wurde, aber das war's dann. Also das ist halt nicht der Ort, um sich dann seine Lorbeeren abzuholen sozusagen. Und genau. Es werden nur in Straßburg diese Mittlerweile ist es auch so, dass es Mini-Pläne gibt in Brüssel, da wird dann auch abgestimmt. Das kommt halt, weil es immer mehr Gesetze gibt und immer mehr Berichte und immer mehr Verordnungen und so weiter und so fort. Und in Brüssel gibt es halt auch einen Plenarsaal. Das heißt, es ist eigentlich nicht so ganz ersichtlich, warum man immer einmal pro Monat von Brüssel nach Straßburg fahren muss. Es macht eigentlich auch überhaupt keinen Sinn. Es ist halt historisch begründet. In den Anfängen der Europäischen Union oder damals auch noch der Europäischen Gemeinschaft hat man halt geguckt, dass man die offiziellen Sitze der Institutionen möglichst gut über die Länder verteilt. Und nun ist Straßburg halt der Sitz des Europaparlaments. Und um das halt zu ändern, um diesen offiziellen Sitz sozusagen wegzumachen, braucht man eine Mehrheit von allen Mitgliedstaaten. So, also alle Mitgliedstaaten müssen das zusammen entscheiden. Und die Franzosen haben halt ein sicherlich nachvollziehbares, aber irgendwie auch nicht so nachvollziehbares Interesse daran, dass dieser Sitz halt in Straßburg bleibt. Und das bedeutet, dass das gesamte Parlament wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre länger immer von Brüssel nach Straßburg umziehen muss. Aber wenn sowieso der Sitz da ist, warum sind denn überhaupt alle in Brüssel? Ich meine, warum ist dann die ganze Aktivität in Straßburg? Naja, weil in Brüssel halt die Kommission sitzt und das halt Sinn macht, da kurze Wege zu haben. Also es ist einfach aus praktischen Erwägungen gar nicht anders vorstellbar. Ja. Aber das ist jetzt so eine Logik, die sich jetzt dem Franzosen noch nicht so erschlossen hat, oder ja, was ist da genau, das Problem? Genau. Also es ist halt einfach, es ist auch in dem Sinne keine Logik, weil es ist halt so und die Franzosen wollen es halt nicht ändern. Das Parlament hat selbst durch alle Fraktionen eine relativ breite Mehrheit dafür, dass man sich für also ein Single Seat einsetzt, also sprich, dass man nur noch in Brüssel bleibt. Aber das hat sich halt, da kann das Parlament dann halt auch machen, was es will. Das kann das in regelmäßigen Abständen immer mal wieder fordern und es wird halt nicht, also das kann es halt fordern bis zum Dank-Nimmerleins-Tag. Ja, das heißt, man bräuchte im Prinzip nochmal so einen großen Vertrag in der Form von Maastricht oder Lissabon, der ja, dann eben das an der Stelle auch entsprechend reformiert. Genau. Und das ist halt, wie gesagt, das ist halt Frankreich. Frankreich ist halt nicht irgend so ein kleines Land innerhalb der EU, sondern halt ein relativ großes. Und daran merkt man dann doch die nationalstaatlichen Rivalitäten dann immer doch noch ganz gut, dass halt bei allem, was man sicherlich europäisch gemacht hat und dieses Projekt Europa in den vergangenen Jahren vorangetrieben hat, bei solchen Geschichten merkt man dann halt die nationalstaatliche Sicht dann auch immer nochmal. Und es gibt auch genug Beispiele, wo man ja die deutsche Politik dann halt immer schön merkt. Also gerade jetzt bei Finanzkrisen und Bankenrettungen ist die deutsche Handschrift ja auch schon relativ deutlich und da gibt es auch genug, die sich daran stören. So. Und daran merkt man dann halt auch sehr gut, dass sich diese Unterschiede dann doch auch nicht wirklich so wegreden lassen oder auch nicht abstellen lassen. Jetzt haben wir ja in wenigen Monaten, also wir sprechen hier Ende Februar 2014, im Mai gibt es dann die nächste Runde der Europawahlen. Genau. Gerade als wir uns hier heute Morgen zusammenfanden, brach dann auch gleich eine weitere Neuigkeit über uns herein, auf die schon lange gewartet wurde, nämlich die Entscheidung des Deutschen Verfassungsgerichts über die Klage gegen die Sperrklausel, die in Deutschland noch existiert per Gesetz. Sie lag mal bei 5%, wurde dann auf 3% abgesenkt. Also die Mindestwahlstimmenmenge, die man erhalten muss als Partei, um überhaupt im Europaparlament vertreten zu sein. Das Ergebnis liegt jetzt vor. Auch die 3% sind verfassungswidrig, sodass davon auszugehen ist, dass jetzt bei dieser Wahl ohne diese Sperrklausel gearbeitet wird. Damit rückt jetzt auf einmal Europa hier wieder auch, zumindest für einen kurzen Moment, in die öffentliche Diskussion. Mhm. Wird wahrscheinlich nicht so lange anhalten, trotzdem hat man den Eindruck, es ist schon irgendwie wichtiger geworden. Für, zumindest bleiben wir mal bei der deutschen Perspektive. Keine Ahnung. Also ich kann das immer nicht so richtig beurteilen, weil für mich ist halt Europa wesentlich wichtiger geworden und ich bin mir halt immer nicht so sicher, inwiefern das nicht auch dann einfach meine persönliche Wahrnehmung in Kombination mit meiner persönlichen Filterblase ist, die das halt macht. Aber klar, das ist jetzt halt mal eine Entscheidung, die wieder den Fokus auf Europa richtet und zwar halt auch mit allen ja, Vor- und Nachteilen, die so eine Entscheidung dann halt auch hat. Wenn jetzt die Wahl läuft, wird ja das Parlament komplett wieder neu bestimmt, genau, zusammengesetzt. Genau. Wenn ich das auch richtig sehe, gibt es da auch kein Kontinuitätsprinzip. Das heißt, alles, was zum Ende der Legislaturperiode nicht dann beschlossen wurde, ist danach quasi auch hinfällig. Genau. Also, das heißt, eine komplett neue Ära beginnt. Jein, also die Kommission hat sicherlich, ich meine, es gibt dann auch einen neuen Kommissionspräsidenten oder eine neue Kommissionspräsidentin. Die Verwaltung sitzt natürlich trotzdem noch da. Es werden ja nicht alle ausgetauscht und natürlich werden die ihre großen Projekte weiterverfolgen. Der Rat bleibt ja mehr oder weniger auch gleich und ändert sich trotzdem ständig. Also es ist so, also was vom Parlament ausgeht, da kann man tatsächlich sagen, das wird halt komplett neu besetzt. Da bricht in dem Sinne dann eine neue Ära an. Aber es ist jetzt nicht so, dass da die Kontinuität gar nicht gegeben wäre. Aber klar, momentan werden auch, also arbeiten alle nochmal extra mehr als sonst, um halt auch noch die letzten Sachen dann noch durchzukriegen. Mhm. Oder halt nicht durchzukriegen, weil man sich nicht einigt, aber das ist momentan noch echt knackig. So. Und was halt passiert, ist, dass sich das Europaparlament neu zusammensetzt, was bedeutet, dass es eine neue Stimmenverteilung gibt im Parlament, worauf dann die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht heute dann auch eine Auswirkung hat, auf jeden Fall. Daran schließt sich ja im Prinzip die Frage an, wie vermittelt man eigentlich Europa? Also wir haben ja jetzt im Prinzip mit den Beispielen der Gesetzgebung vor allem erstmal so die Kommunikation des Parlaments mit der Kommission, mit dem Europäischen Rat im Trilog oder eben auch in der normalen parlamentarischen Ausschussarbeit beleuchtet. Daraus wird ja schon klar, okay, man muss als eine von drei wesentlichen Entitäten vor allem erstmal seine eigene Meinung finden. Du sagst, da herrscht Konsens vor, ja, eine extrem konsensual geprägte Arbeitsweise, was man so erstmal so nicht kennt. Und man ist natürlich vor allem erstmal auf diese anderen Gruppen ausgerichtet. In dem Moment, wo man aber jetzt in diese Wahlsituation kommt, ich denke, die Frage stellt sich eigentlich immer, aber natürlich liegt es jetzt noch ein bisschen auf der Hand, da könnte ich mir vorstellen, versteht man sich dann auch übergreifend über alle Organisationen hin quasi als Europäische Union, jetzt als der eigentliche Körper und blickt nach außen. Was ist denn der... Wie würde man denn gerne wahrgenommen werden? Was ist denn das Verhältnis der Europäischen Union als Verwaltungseinheit im Verhältnis zu der Bevölkerung? Es ist sehr meta gefragt, weil die Europäische Union an sich gibt es halt auch nicht. Natürlich gibt es diesen großen... Manche Menschen sagen halt Bürokratiekoloss, man könnte ja halt auch sagen einfach Politik- und Verwaltungskoloss, der einfach unfassbar schwierig zu vermitteln ist, eben weil er halt aus mehreren Facetten besteht und aus ganz vielen kleinen Teilen, was wirklich eine Aufgabe ist, das zu vermitteln. Also gerade was jetzt das Parlament angeht und natürlich auch was die Kommission angeht, man hat natürlich ein Interesse daran, dass möglichst viele Menschen zur Wahl gehen dann im Mai und das Parlament wählen, weil je höher die Wahlbeteiligung ist, desto besser und desto größer auch die Legitimation. Und da versucht man halt schon Werbung für zu machen und auch die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Aber es ist verdammt schwierig, weil man nur wenig Politikbereiche hat, in denen das so ersichtlich ist, dass die EU da drinne ist oder dass es halt tatsächlich auch einen Vorteil bringt. So. Und was halt gerade in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber was halt in Deutschland das große Problem ist, dass EU ist eigentlich nur in den Schlagzeilen, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn irgendwas Lächerliches passiert, wie zum Beispiel, wenn man die Olivenölkännchen auf Restauranttischen verbieten will oder wenn man irgendwie die Gurkenkrümmung verbieten möchte oder so. Also das sind dann so Punkte, da stürzen sich dann alle auf Europa. Aber Gurken dürfen nicht mehr krumm sein? Genau. Also das wurde, soweit ich weiß, wurde es dann irgendwann mal wieder aufgehoben, aber es gab vor ein paar Jahren tatsächlich einen Punkt, dass man halt im Zuge dieses, wir müssen alle Lebensmittel möglichst gleich machen, dementsprechend, wie das ja heute auch schon passiert, also dass zu kleine Kartoffeln zum Beispiel aussortiert werden oder zu krumme Möhren oder so, wollte man das auch von EU-Seite machen für Gurken. Und das ist natürlich auch ein Problem. Es ist halt ein verdammt großer Verwaltungsapparat. Die kommen manchmal schon auf relativ komische Ideen und man kann sich da auch darüber streiten, ob jeder Vorstoß der Kommission jetzt unbedingt so sinnvoll ist oder alles, was das Parlament meint, dass es mal sagen muss, ob das jetzt unbedingt so sinnvoll ist. Aber dadurch verwässert es halt auch total. Und für uns als Parlament ist es halt nochmal viel wichtiger, einfach die Öffentlichkeit auch zu erreichen. Aber es ist verdammt schwer. Man kommt wirklich nicht so gut in die Presse. Vielen Leuten ist es auch zu komplex, zu kompliziert. Ich erlebe es selber auch immer wieder, dass die meisten Leute nicht so wirklich die Ahnung davon haben, wie das, wie Europa eigentlich funktioniert. Und ich kann das auch verstehen, weil es ist relativ komplex und ich finde, also ich habe da selbst auch noch Lücken. Aber es ist halt, also man scheitert oft schon daran zu vermitteln, dass Parlamentarier nicht nur faul sind, sondern dass sie auch arbeiten. Oder man scheitert, viele Menschen wissen zum Beispiel einfach gar nicht, dass das im Europaparlament viel mehr Konsens ist, also das, was ich heute halt versucht habe rauszustellen. Mhm. Und ich mache ja viel Arbeit mit Besuchergruppen, sprich, wenn wir in Straßburg sind, versuchen wir immer pro Plenarwoche ein paar Besuchergruppen reinzuholen. Das sind überwiegend Schulklassen, aber auch so Rentner-Kegelclubs, halt Leute, die halt Zeit haben unter der Woche zu Arbeitszeiten, aber vor allen Dingen halt viele Schulklassen, also bei uns halt viele aus Baden-Württemberg, das liegt ja auch nahe, bei Straßburg, das ist nicht weit. Ja. Und es ist immer wieder, einerseits ist es immer wieder sehr spannend zu sehen, also welche Fragen gerade so Jugendliche auch haben und dass bei denen spielt Europa schon auch nochmal eine ganz andere Rolle, also so Fragen wie Türkei-Beitritt, ja oder nein, oder Edward Snowden oder als ACTA war ACTA war auch ein ganz großes Thema bei den Schülern, mhm. Aber so dann so dieses Gebäude an sich und dann dahinter stehend erstmal diese Institution, das wirkt schon relativ schwer zu fassen, so. Die Realität lässt sich da einfach schwer vermitteln. Es geht, ich glaube, es geht schon, aber es ist halt, man erreicht immer nicht so viele Leute damit. Also wenn ich eine Besuchergruppe abhole, dann sind die erstmal, meistens die Schüler nicht, aber die Lehrer sind erstmal ganz irritiert, dass ich halt irgendwie bunte Haare habe und jetzt nicht aussehe wie so ein wie man sich halt so ein EU-Bürokraten halt vorstellt. Und das irritiert die Leute dann schon mal zum Ersten. Und wir haben ja auch relativ viele junge Abgeordnete in der Fraktion. Denen wird oft dann erstmal auch gar nicht geglaubt, dass sie Abgeordnete sind, weil die Leute halt irgendwie so eine Vorstellung von irgendeinem Amtsschimmel haben, wo vergreiste, dicke, hässliche Menschen sitzen, die seit Jahren irgendwie den Bezug zur Realität verloren haben. Und im Prinzip arbeiten da halt auch nur Menschen und ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig, den Leuten irgendwie mal bewusst zu machen. So, das ist halt auch kein Hexenwerk. Das ist halt manchmal, wie das halt immer so ist, manchmal ist es halt anstrengend, manchmal ist es irgendwie komplex, aber es ist halt nicht so, dass man nicht, also dass EU sowas, so ein Raumschiff außerhalb von allem wäre. Das ist halt einfach auch nicht so. EU ist fassbar. Ja, definitiv. Führt dieses mangelnde Interesse auch dazu, dass man sich so ein bisschen alleingelassen vorkommt in dem politischen Beschlussverfahren? Das müssen andere beurteilen. Da bin ich, glaube ich, als Mitarbeiterin im Regionalbüro wirklich die falsche Ansprechperson, einfach weil ich halt keine Politikerin bin. Ja. So. Aber vielleicht mal, worauf ich hinaus wollte, ist in der Debatte um die Beschlussfassung, gerade wenn es um größere Sachen geht, es sind ja also einige in Arbeit auch gerade, dieses TTIP, also dieses der Transatlantik-Pakt mit den Amerikanern für eine gemeinsame Freihandelszone, mal so als Beispiel, ACTA ist ja auch schon gefallen, das sind ja schon alles relativ große Maßnahmen, die jetzt nicht so, wie krumm es die Gurke ist, sondern wo wirklich sehr viel Konsequenzen daraus erachten. Und man hat so den Eindruck, oder manche haben den Eindruck, dass an der Stelle, wo die Öffentlichkeit kein Interesse zeigt, dieser Platz vor allem auch von Lobbygruppen übernommen wird und dass der Einfluss von Lobbygruppen sehr stark ist. Ist das eine richtige Wahrnehmung? Wie muss man das diversifizieren? Es ist immer schwierig, sowas zu sagen, weil ich kann natürlich immer nur für mich sprechen, beziehungsweise für uns. Wie das bei anderen abläuft, weiß ich nicht. Ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass da, wo das öffentliche Interesse nicht da ist, das von Lobbygruppen gefüllt wird, sondern Lobbygruppen versuchen immer zu lobbyieren, egal wie öffentlich wirksam das Feld ist. Also auch bei ACTA oder bei TTIP gibt es Lobbyaktivitäten. Ein schönes Beispiel dafür ist die Tabakrichtlinie. Da wird natürlich von Seiten der Tabakfirmen versucht zu lobbyieren, was das Zeug hält. Ja. So. Und es ist nur halt immer, also es ist relativ leicht, sich vorzustellen, da sind dann so diese Lobbyisten, alles so grauhaarige Männer wie bei Momo mit so Aktenkoffern und die schleichen dann da durch die Flure und machen alles schlecht. Und das ist halt leicht und das ist dann auch leicht zu dämonisieren. De facto ist es halt doch nicht immer ganz so leicht. So. Man ist als EU-Parlamentarier mit Sachen konfrontiert, teilweise von denen man einfach, um es jetzt mal blöd zu formulieren, erstmal keine Ahnung hat. So. Und dann muss man sich eine Meinung bilden. Und wenn man jetzt zum Beispiel Berichterstatter dafür ist oder Schattenberichterstatter. Und dazu gehört dann natürlich auch, sich mit Leuten zu treffen, die davon Ahnung haben. Und das sind halt Lobbyisten. So. Es wird halt auch immer gerne vergessen, wenn man über Lobbyisten redet, dass natürlich so Organisationen wie Amnesty International oder der BUND oder Greenpeace oder was auch immer man da nettes Terre des Hommes nettes so nehmen möchte, das sind natürlich genauso Lobbyisten. So sind halt nur, also in dem Sinne, wenn man solche Kategorien anlegen möchte, sind das halt gute Lobbyisten. Aber natürlich lobbyieren die genauso für die Sachen. Oder sagen wir mal, vielleicht nicht kommerzielle. Die Wahrnehmung ist so ein bisschen, dass der Begriff immer sehr mit kommerzieller Aktivität verbunden ist. Ja, genau, stimmt. Das ist ein guter Punkt, genau. Und es ist schon so, dass ich glaube, dass man als EU-Parlamentarier ein relativ gesichertes eigenes Wertekorsett haben muss, dass man halt genau wissen muss, also was will ich und was will ich nicht, und dass man halt einfach sich immer wieder bewusst macht, dass man halt seine eigene Meinung hat. Und dann ist es halt auch irgendwie kein Problem, mit Lobbyisten zu sprechen. Also ich meine, ich bin Politologin. Angenommen, ich wäre jetzt im Europaparlament und müsste irgendwas machen, was mit, keine Ahnung, Veterinärmedizin zu tun hat. Ich habe von Tierarztgeschichten keinerlei Ahnung. Also ich hatte mal Zwergkaninchen, aber das ist dann halt auch alles. So. Jetzt kann ich natürlich irgendwie gucken, dass ich mich auf Wikipedia oder so schlau google. Das wird aber halt nicht reichen. Also muss ich halt anfangen zu gucken, wer kennt sich denn da aus mit diesem Veterinärmedizin-Kram? Und dann rede ich mit den Leuten und dann besorge ich mir halt Expertise und bilde mir halt meine Meinung. Und so macht es ja jeder im Privatleben dann irgendwie auch. Und ich würde halt auch da sagen, dass die meisten Menschen ganz gut unterscheiden können, wer gibt mir jetzt einen guten Rat und wer nicht. Oder gut, der und der hat die Meinung, die teile ich aber nicht, und zwar aus den und den Gründen. Also so muss man sich das, finde ich, halt vorstellen. Und dann ist dieses Schreckgespenst Lobbyismus halt auch auf einmal nicht mehr so groß. Weil, wie gesagt, es gehört einfach dazu, dass man, wenn man sich eine fundierte Meinung bilden will, dass man dann Experten fragt. Aber man sollte sich halt nicht beeinflussen lassen. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, wenn jetzt der Fall wäre, dass man mir eine Reise schenken wollte oder ein Abendessen oder so, dann werde ich das nicht annehmen. Einfach weil das, also ich finde es erstmal moralisch schon schwierig, aber das ist dann auch so ein Punkt, wo es dann anfängt, kritisch zu werden. So. Ist die Abwesenheit so einer eines permanenten öffentlichen Interesses vielleicht auch hilfreich für die Arbeit des Parlaments, gerade was so diese Grundsatzbildung betrifft? Es kommt drauf an, würde ich sagen. Manchmal hilft die Öffentlichkeit auch sehr. Einfach hat man, wie gesagt, beim Wasser gesehen, sieht man auch in gewisser Weise jetzt bei der Datenschutzrichtlinie. Mhm. Von daher kann ich das eigentlich auch nur mit einem klaren Jein beantworten. Weil natürlich hilft es im Zweifelsfall, wenn man in Ruhe seine Arbeit machen kann. Aber bloß weil die Öffentlichkeit jetzt nicht drauf guckt im Sinne von Süddeutsche oder Bild-Zeitung oder was auch immer, Spiegel Online, heißt es ja nicht, dass es da nicht eine Öffentlichkeit gibt. Also es gibt so viele, das habe ich jetzt auch gelernt in der Arbeit, es gibt auch so viele Fachöffentlichkeiten, die dann im Zweifelsfall das schon auf dem Schirm haben. So, das ist das, was man immer so leicht vergisst, wenn man nur in die Mainstream-Presse schaut. Genau. Ja. Mhm. Also Fachpresse, Branchen, Verbände etc. Genau. Die natürlich schon genauer hinschauen. Genau. Ja, und zum Beispiel also Verbände sind zum Beispiel jetzt auch immer so eine spannende Frage. Also einerseits gucken die halt auch genauer hin, andererseits versuchen sie natürlich dann auch selber zu lobbyieren. Und dementsprechend also für die Leute, die damit befasst sind und die es interessiert, gibt es halt auch die Möglichkeiten, sich über Europa zu informieren. Und das wird auch genutzt. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass bloß weil jetzt Spiegel Online nicht darüber berichtet, man deswegen in Ruhe zum Arbeiten käme. Ja. So. Vielleicht nochmal so als letztes zum Thema Verhältnis zur Öffentlichkeit. Gibt es denn jetzt konkret was ein, was das Europäische Parlament so Interessierten so als Beobachtungsmöglichkeiten bietet? Also wenn man jetzt sich nicht vielleicht gleich wählen lassen möchte, aber trotzdem diese parlamentarische Arbeit in irgendeiner Form verstehen und beobachten möchte, gibt es da nett, interessanter? Man sich als man, so leicht ist es ja auch nicht, sich ins Europaparlament wählen zu lassen. Ja, aber es kann ja einfach sein, dass man daran kein Interesse hat. So, ja, also ich habe daran auch kein Interesse. Ja, aber wenn man jetzt trotzdem das einfach gerne mal näher beobachten, weiß, es gibt sowas wie europäische Praktika, ja, oder ähnliche, es gibt, Einstiegsmöglichkeiten. Es gibt ganz viel. Also erstens schadet es sicherlich nicht, das Europaparlament hat sozusagen einen eigenen Fernsehsender. Sprich, das Plenum wird immer, wenn es halt ist, auf, ich glaube, auf Satellit. Auf Satellit übertragen. Nee, es wird im online gestreamt. Ah, Europal.tv, glaube ich, ist das. Also quasi ein eigener TV-Sender mit allen europäischen Sprachen. Das kann man sich sicherlich nochmal angucken. Ansonsten, was ich immer empfehle, ist ruhig mal sich das Parlament angucken und mit Abgeordneten sprechen. Das kann man sowohl in Brüssel als auch in Straßburg. Da muss man, also sowohl das, oder man kann auch über das Parlament selber eine Führung machen. Ich meine, das ist jetzt halt nichts, wo man so einen großen Einblick bekommt. Was halt sonst immer noch ist, klar, also wenn man sich halt zum Beispiel vorstellen kann, im europäischen Bereich tatsächlich zu arbeiten, würde ich immer Praktika empfehlen. Also wir als Büro rekrutieren zum Beispiel relativ viele Mitarbeiter auch aus Ex-Praktikanten oder haben das gemacht. Und das weiß ich halt von anderen Büros auch. Und das ist eine gute Möglichkeit, mal zu gucken, ob einen das interessiert. Da kann ich auch immer nur sagen, man sollte gucken, dass man sich einen Abgeordneten raussucht oder eine Abgeordnete, die ein Thema machen, wo man sich auch selbst für interessiert, und vielleicht auch jemanden, wo die, sagen wir mal, politische Grundüberzeugung einigermaßen stimmt. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich hätte ein Problem, bei jemandem Praktikum zu machen, der jetzt Atomkraft total supi findet. Ja. Und andersrum wäre es wahrscheinlich auch schwierig für so ein Büro, wenn jemand wie ich, der das halt ablehnt, da ein Praktikum macht. Also da sollte man dann schon immer gucken. Und ansonsten, gesagt, dass Informations- und Service-Seiten des Europaparlaments sind eigentlich auch echt gut und relativ nett aufbereitet, so nett man halt solche doch recht trockenen Themen auch aufbereiten kann. Was ich empfehlen kann für jemanden, der mal in Brüssel ist, es gibt das Parlament, gegenüber vom Parlament gibt es das Parlamentarium. Das ist ein Museum über die Arbeit des Parlaments und über die Geschichte des Parlaments. Kostet keinen Eintritt. Ist sehr, sehr, sehr schön gemacht, sehr nett, auch mit viel so Mitmachelementen, ist auch eine gute Möglichkeit, sich das einfach nochmal so ein bisschen anzugucken. Und ansonsten ist es halt auch so, dass wenn man sich halt wirklich für irgendein Thema speziell interessiert, die ganzen Berichte und Meinungen und Ausschussprotokolle, die finden sich ja auch alle im Internet. Und ansonsten schadet es halt auch nichts, seinen Abgeordneten durchaus mal persönlich zu kontaktieren, weil wie gesagt, also wir sind ja auch nur Menschen und wir sitzen halt in den Büros und wenn man uns eine nette E-Mail schreibt, die uns dann nicht hinten runterrutscht oder vom Spam-Ordner aufgefressen wird, dann versuchen wir natürlich auch gerne, die zu beantworten, weil das ist ja auch unser Job, also Europa zu vermitteln und Antworten zu geben und so. Solange man uns dann halt nicht beleidigt, ist das eigentlich auch okay. Interessanter Punkt, da hake ich gleich nochmal nach. Also du warst ja jetzt quasi direkt an diesem Interface Bürger zu Abgeordneter, kann man im Prinzip sagen. Ja. Was gibt es da irgendwelche Erkenntnisse und Einsichten, die du da an der Stelle gewonnen hast oder Empfehlungen, die man vielleicht an Bürger auch weitergeben kann? Ja, also wie gesagt, erstmal finde ich, also wenn ich halt meinen Abgeordneten erstmal beleidige, bevor ich ihm erzähle, was ich von ihm will. Kommt jetzt nicht so gut und könnte halt auch sein, dass der Mitarbeiter das dann aussortiert und nicht weiterleitet, weil also so eine gewisse Art Grundform sollte man dann schon haben. Aber es ist tatsächlich so, dass wir uns bemühen, auch Antworten zu geben. Und ansonsten, wie gesagt, ich kann den Leuten immer nur raten, sich dann auch nicht entmutigen zu lassen. Und es ist halt auch wirklich so, dass in relativ vielen Fällen, wo man dann sagt, wir sind nicht zuständig, wir auch leider wirklich nicht zuständig sind. Das frustriert die Leute dann auch immer. Aber wenn jemand ein kommunalpolitisches Problem hat und bei mir im Europabüro anruft, dann kann ich dem auch nur sagen, ja, es tut mir leid, aber wir sind da nicht zuständig. Ja, klar. So. Und das frustriert, glaube ich, auch relativ viele Menschen, weil die Leute oft denken, die Politik, das ist halt alles gleich. Ja, ja. Und die können überhaupt nicht differenzieren und das ist auch okay, weil es muss ja auch nicht jeder wissen. So. Probier's mal mit einem Positivbeispiel. Also wo, sagen wir mal, jetzt entweder für euch als Büro, damit quasi für die Abgeordnete, hilfreiche Zuarbeit entstanden ist durch so einen Außenkontakt oder vielleicht in die andere Richtung. Also was kann man an der Stelle gewinnen, sowohl Anfragende als auch? Es ist immer schön, wenn man sich halt die Mühe gibt, eine Antwort zu formulieren und dann kommt halt zurück, oh, das ist ja toll, dass sie antworten, das hat mir jetzt voll geholfen. Oder was halt auch immer schön ist, ist, wenn man mit Besuchergruppen arbeitet und die hören dann gebannt zu und man kann halt tatsächlich auch ein bisschen Verständnis vermitteln für Europa. Das ist eigentlich immer das, was also zumindest mir auch am meisten Spaß gemacht hat. Man halt das Gefühl hat, am Ende haben alle ein bisschen mehr Verständnis für alle. So und aber vielleicht mal weg von diesem reinen Verständnisding. Mhm. Also angenommen, ich weiß, da köchelt jetzt was irgendwie im Bereich XY. Macht zum Beispiel Sinn, sich bei diesen Büros als Experte anzudienen und zu sagen, hier, ich habe da Einblick, vielleicht bin ich noch. Kann man sicherlich probieren, ja. Also mir fällt jetzt persönlich kein Beispiel ein, es liegt aber auch daran, dass ich nicht den E-Mail-Account meiner Chefin betreue, dementsprechend da halt auch keinen Einblick drin habe, aber natürlich, es schadet auch nichts, also wenn man jetzt mal die Möglichkeit hat, jemanden anzusprechen, wenn man auf irgendeiner Podiumsdiskussionsveranstaltung ist, klar. Also wir haben das es ist bei Europa manchmal ein bisschen schwierig, aber es gibt zum Beispiel auch Stellen, wo man sich halt wenden kann, wenn man intereuropäische Sorgerechtsstreitigkeiten hat oder irgendwie sowas. Und sowas dann zu vermitteln, es geht immer relativ viel. Und klar, also wir erleben das natürlich vor allen Dingen, dass die Leute halt sagen, hier, da und da ist ein Problem, sagen Sie doch mal, beziehen Sie doch mal Stellung dazu. Ansonsten bekommen wir relativ viele Kettenbriefe, die unsere Mailpostfächer verstopfen und immer für große Freude unsererseits sorgen. So ist bei uns, also ich kann da auch immer nur für unser Büro sprechen, ist bei uns halt auch der falsche Weg, weil wir wirklich gerne antworten, aber halt auch gerne auf Dinge antworten, die Leute halt selber geschrieben haben. So. Vielleicht so gegen Ende würde ich gerne mal nochmal so einen Ausblick wagen. Also gerne. Das Parlament hat sich ja gewandelt. Wir hatten schon so im Prinzip die beiden großen Phasen nach dem Maastrichter Vertrag, nach dem Lissabon-Vertrag. Das Parlament hat jetzt mehr Kompetenzen bekommen, das hat gesagt, noch mehr wäre ja ganz schön. Letztlich leitet sich ja da ja auch immer wieder diese Frage ab, was für ein europäisches Modell ist denn überhaupt erstrebenswert? Mhm. Und was davon ergibt sich zwangsläufig? Wo bedarf es vielleicht des Änderns oder des Nachschieben? Was wünschst du dir für ein Parlament und vor allem was für eine Machtkonstellationsverteilung aus dem, was du jetzt gesehen hast? Schwierig. Es ist auch nicht so, dass ich mich ja für das Parlament noch mehr Kompetenzen in jedem Bereich wünschen würde, weil es jetzt schon halt so in gewisser Weise so eine aufgeblähte Geschichte ist. Aber was ich mir natürlich wünsche, ist, dass möglichst wenig Leute halt rechte Parteien wählen bei der Europawahl, weil das jetzt schon teilweise schwierig ist, also gar nicht mit denen zusammenzuarbeiten, weil eine Zusammenarbeit mit denen ist halt nicht möglich. Aber erstens ist deren Stil in den Sitzungen doch teilweise sehr unverschämt bis gewöhnungsbedürftig. Und zweitens, wie gesagt, mit Antieuropäern auf europäischer Ebene zusammenzuarbeiten, ist halt ein bisschen schwierig. Und je mehr Rechte jetzt dann nach der Wahl reinkommen, desto schwieriger wird es natürlich auch. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt so viel über Konsens gesprochen. Wenn man da eine relativ große Gruppe hat, die einfach bei diesen Konsenssachen nicht mehr mitspielen will, dann wird das halt zu einem riesengroßen Problem werden. So, deswegen hat auch die heutige Entscheidung eine große Auswirkung auf das Parlament, selbst wenn es nur Deutschland betrifft. So, da sitzen dann im Zweifelsfall ganz viele kleine Einzelmenschen da, die halt ihre Einzelmeinung vertreten. Das heißt, es wird wesentlich schwerer in Zukunft dann dadurch werden, einen Konsens zu finden. Und es ist einfach, also es wird nicht nur viel länger dauern, sondern es ist dann auch einfach mühseliger. Und es ist halt auch so, ich stelle mir das schwierig vor. Also wir hatten einmal den Fall im Parlament, dass ein Abgeordneter einer extrem rechten Partei eine Abgeordnete, die Sinti- und Roma-Abstammung war, beschimpft hat mit, ja, so Leute wie sie würden in meinem Land, weiß ich nicht, vergast oder irgendwie sowas. Jedenfalls schon sehr hart. Also natürlich, das Parlament hat danach sehr stark protestiert und der musste dann auch gehen, der Typ. Aber sowas wird halt im Zweifelsfall, wenn es halt ganz blöd läuft, wird sowas halt noch viel öfter passieren. Und das wirft dann halt wieder ein schlechtes Licht auf Europa. Und das kann man sich halt wirklich nicht wünschen. Okay, das war jetzt im Prinzip ein Appell an die Wähler. Aber was ist so jetzt auf so einer systemischen Ebene zwangsläufig oder wünschenswert? Gibt es da irgendwie einen Trend, der sich abzeichnet? Also ich persönlich würde mir wünschen, dass man davon abkommt, alles einheitlich auf der europäischen Ebene zu regeln, was man halt auf europäischer Ebene nicht regeln kann. So. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass die Kommission manchmal vergisst, dass Europa größer geworden ist und dass man halt von Lissabon bis Finnland unter Umständen komplett unterschiedliche Bedingungen vorfinden kann. Und sowas dann halt in ein Gesetz zu gießen, könnte halt unter Umständen schwierig sein. Und ich hoffe, dass es nicht so weitergeht, weil das ist dann halt auch irgendwann mal ein bisschen schwierig zu vermitteln. Mhm. So. Und ansonsten muss man halt darauf achten, wie das jetzt mit der Bewältigung der Krisen gerade in den südeuropäischen Ländern weitergeht. Das wird sicherlich auch nochmal eine, ich sag jetzt mal, spannende Kiste, wie Europa da reagiert und wie das dann damit so weitergeht und wie sich vielleicht auch Europa dadurch dann verändert. Dann natürlich immer wieder die schwelenden Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. So. Aber ich glaube, dass so ganz grundsätzlich selber glaube ich, dass sich zumindest in der nächsten Legislatur so an dieser Gemengelage zwischen Kommission, Rat und Parlamenten nicht so furchtbar viel ändern wird. Schauen wir mal, wie die Europawahl ausgeht. Genau. Ein paar Monate haben wir noch. Genau. Mal schauen. Ich sage jetzt erstmal danke, Eva. Sehr gerne. Für das Gespräch hier zum Europäischen Parlament. Die Perspektive haben wir dann schon mal. Andere Perspektiven werden wir hier noch einnehmen, um so ein rundes Bild zu erlangen, so rund es eben sein kann in so einer Gemeinschaft der Diversität, genau, und Unterschiede. Rund mit ganz vielen Beulen oder so. Rund mit vielen Ecken. Genau. Aber ich danke mich hier fürs Zuhören und sage Tschüss und bis bald.